Wir sind jetzt in der Endzeit. Jemand sagte, die Endzeit hat schon angefangen, als Jesus gen Himmel gefahren ist. Das mag sein, aber jetzt sind wir in den Tagen, von denen Jesus gesagt hat, achtet auf die Zeichen der Zeit. Wenn ein roter Sonnenuntergang ist, weiß man, dass es am nächsten Tag schönes Wetter gibt. Über das Himmelsgestalt könnt ihr urteilen. Könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen dieser Zeit urteilen? Matthäus 16, Vers 3. Der letzte große Kampf hat schon angefangen. Wir stehen schon mitten im Streit. Und wenn man die Augen und Ohren offen hat, dann merkt man, dass der Feind von allen Seiten her aufmarschiert. Jetzt schon haben wir den Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Finsternismächte zu führen. Die Waffenrüstung von Epheser 6, Vers 10 bis 20 ist darum nicht nur für den Kampf in der Zukunft, sondern schon für den Streit heute. Der Teufel ist nicht immer ein brüllender Löwe. Er führt seine Angriffe auch im kleinen Alltag mit allerlei Versuchungen. Aber auch dann heißt es, Sieger zu sein. Der Teufel ist ein guter Psychologe. Er hat 6000 Jahre oder mehr praktische Studien gemacht, wie die Menschen zu verführen sind. Er weiß um unsere schwachen Stellen. Er ist wie ein kluger Viehhändler. Der geht nur einmal um eine Kuh herum und weiß alle ihre schwachen Stellen. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig, aber er hat einen sehr aktiven Geheimdienst durch seine vielen Dämonen. Aber Gottlob, derer, die mit uns sind, sind viel mehr und stärker als die, die gegen uns sind. Die Scharen der Syrer, die Elisas Knecht sah, waren schreckliche, furchtbare Wirklichkeiten. Aber als die Augen dieses Knechtes geöffnet wurden, sah er eine nicht geringere Wirklichkeit, sondern eine viel gewichtigere, die Engel. Alle diese Mächte mit Pferden und Wagen waren auf Elisas Seite. Und wir, die wir sehen auf das Unsichtbare, können wissen, dass wir auf Siegesgrund stehen. Damals im KZ, als ich dem Tod oft in die Augen gesehen habe, gab der Herr mir oft alles mehr oder weniger vom Ewigkeitsstandpunkt her zu sehen. Und alles war so einfach, so schlicht, so unkompliziert. Es war, als ob ich mich selbst sehe. Da stand ich und da war der Teufel. Der Teufel war viel stärker als ich, viel, viel stärker. Aber da stand auch der Herr Jesus. Er ist noch viel stärker als der Teufel. Und weil ich auf Jesus Seite stand, war ich mehr als Überwinder. Das ist die Wirklichkeit. Dass Jesus Sieger ist, müssen wir uns jetzt in dieser Zeit klar vor Augen stellen. Was können wir erwarten? Was, wenn der Atheismus seinen Höhepunkt findet im Kommen und in der Offenbarung des Antichristen? 2. Thessaloniker 2, Vers 3 bis 5 steht, es wird offenbar der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Wird Jesus verlieren? Nein, mitten im finsteren Tal wird seine Posaune erschallen und er wird kommen und dann wird sich zeigen, dass das Evangelium tatsächlich allen Nationen verkündigt worden ist. Die Waffenrüstung Gottes von Epheser 6 ist nicht nur gedacht als die Uniform der Soldaten Jesu Christi im Endkampf für die Überwinderarmee. Sie war es für die Tage des Paulus und ist es auch für uns heute. Weil wir wissen, dass der große Endkampf bald da ist, sind diese Waffenrüstung und der völlige Gehorsam dem Marschbefehl des Königs gegenüber sehr wichtig. Jesus hat uns vorausgesagt, dass Tage kommen würden, so wie wir es jetzt schon in den Zeitungen lesen können. Es ist so freundlich von dem Herrn, dass er uns gewarnt hat. Wir sind eigentlich die Einzigen in der ganzen Welt, die um die Zukunft wissen und die diese heutige Zeit verstehen können. Er hat uns aber auch vieles gesagt, das uns trösten kann. Um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Wenn ihr beharrt, werdet ihr euer Leben gewinnen. Wenn dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter, eure Erlösung naht. In Offenbarung 2 und 3 lesen wir von Überwindern. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. 7-mal werden Überwinder genannt. Als ich in vielen Ländern Kinder Gottes begegnet bin, spürte ich, dass manche es schwer haben in dieser Zeit. Man hat zu leiden, auch durch Mitchristen. Viele haben mir gesagt, wir glauben, dass all dies eine Übung ist, um uns stark zu machen für die Endzeit. Gott ist dabei, Überwinder heranzubilden. Ich glaube, die das sagen, haben recht. Es wird eine Armee von Überwindern geben unter dem König Jesus in der Zeit, da der Antichrist eine Weltmacht haben wird. Nun ist das Herrliche, dass jedes Kind Gottes ein Überwinder sein kann, auch du.